das Wetter ist so schön. Ich kann die Schmetterlinge fliegen sehen. Frühling, komm herbei, ich bin so allerlei. Oh, wie ist das schön, ich kann den Frühling sehen. Friede, Freude, ich sehe ein grünes Blatt schon neben der Blüte stehen. Ja, die Feder für den Halsschmuck, das ist so toll. Es ist so schön. Frühlingsduft, Frühlingsduft, oh!